Also wie ich beim letzten Sonntag schon angekündigt habe, ich möchte heute mit euch sprechen über eine Vorausschau, aber nicht der kurzen Frist, sondern einfach die langfristige Vorausschau. I've always had an interest in the weather. Ich hatte immer ein besonderes Interesse am Wetter und am Wetterbericht. Even when I was a small child, als ich noch ein kleines Kind war, I would ask my parents, what will the weather be like tomorrow? Da fragte ich meine Eltern, ja bitte schön, erklärt mir doch, wie wird morgen das Wetter sein? Because in the summertime I wanted it to be nice and warm and sunny. Denn im Sommer wollte ich natürlich, dass es schön, warm und sonnig ist. So I could play. Dass ich natürlich draußen spielen könnte. And in the wintertime, und im Winter, I wanted it to snow so I could play. Habe ich mir natürlich den Schnee gewünscht, damit ich auch spielen konnte. In the USA, when it snows, children do not have to go to school, usually. Na, wenn es da schneit, stark schneit, dann müssen natürlich die Kinder nicht zur Schule gehen. Because we have to ride a school bus to school. Weil wir ja mit dem Schulbus in die Schule kommen müssen. And usually we don't remove the snow as well as you do in Austria. Und es ist üblicherweise so, dass bei uns in Tennessee der Schnee nicht so gut entfernt wird wie hier in Österreich. Yeah. About this much snow would keep us out of school for 2 days. Also bald, also irgendwie eine Handbreit Schnee da ist, dann würden wir 2 Tage frei haben in der Schule. So I would pray for snow in the winter. Also habe ich dann immer gebetet, dass es da auch Schnee gibt im Winter. Wouldn't it be nice if we could know what the future holds? Wäre das nicht nett und schön, wenn wir irgendwie wissen könnten, was die Zukunft bringt? In some ways it would be better not to know. Amen. Es gibt vielleicht bestimmte Gründe, dass wir sagen könnten, na, so gut wäre das doch nicht. But if you're planning a holiday, a vacation, wenn du aber Ferien machen möchtest und du planst sie, you'd like to know what the weather's going to be like. Also dann möchtest du schon wissen, wie das Wetter dort sein wird. Now if you were planning for your future financially, you'd like to know what the future would be like. Wenn du vielleicht planst für deine finanzielle Zukunft, dann möchtest du vielleicht auch wissen, wie da die Dinge ausschauen werden. Some of you who are not married yet would like to know what the future holds. Vielleicht ihr unter uns, die jetzt noch nicht verheiratet sind, die würdet vielleicht auch gerne wissen, was wird die Zukunft bringen. But I'm afraid if we knew too much about the future, we would be anxious. Aber ich habe ein bisschen Angst, wenn wir zu viel über die Zukunft wüssten, dass wir vielleicht ein bisschen ängstlich darüber wären. You know, predicting the future is a very risky thing. Die Zukunft vorauszusagen ist eine sehr riskante Sache. Listen to some of the predictions of the past. Und wenn wir uns mal einfach anhören, was dafür Voraussagen in der Vergangenheit gemacht wurden über die Zukunft. The man who invented television made this statement. Der Mann, der den Fernseher erfunden hatte, der hat Folgendes gesagt. Man will never reach the moon regardless of all future scientific research. Der Mensch wird nie zum Mond gelangen, ganz egal, was für Forschungsmöglichkeiten da sein werden und Erfindungen es geben wird. Thomas Watson, who was chairman for IBM in 1957, Thomas Watson, der Forschungsvorsitzende von IBM war in 1957, made this statement. Er sagte Folgendes. I think there is a market in the world for maybe 5 computers. Er sagte, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für 5 Computer an Weltmarkt gibt. Bill Gates said in 1981. Bill Gates sagte in 1981. 640k should be enough for anyone. 640 Kilobyte ist genügend für jeden. Decca Recording Studio, which is a famous recording studio in the United States. Das Aufnahmestudio Decca, das ist eigentlich sehr berühmt in den Vereinigten Staaten. They said in 1962. Die sagten in 1962, they rejected the Beatles because they said we don't like their sound and guitar music is on its way out. Sie sagten, also die Art zu spielen mögen wir sowieso nicht und außerdem Gitarrenmusik ist überhaupt nicht mehr hin. Über die Beatles. The commissioner of the U.S. Office of Patents, der oberste Patentbeamte in den Vereinigten Staaten, in 1899 made this statement. Im Jahre 1899 sagte Folgendes. Everything that can be invented has been invented. Er sagte, alles, was man irgendwie erfinden kann, ist ja bereits erfunden worden. Well, so much for predicting the future, huh? So viel, wenn es darum geht, die Zukunft vorauszusagen. Well, what if Jesus told us something about the future? Wie wäre das, wenn Jesus uns etwas über die Zukunft sagte? I think we could depend on that. Ich glaube, dass wir auf seine Worte vertrauen könnten. Let's read what Jesus had to say in Matthew chapter 24. Also lesen wir einmal, was Jesus sagte in Matthäus Kapitel 24. I'll read the whole passage. Okay, wir werden es erst ganz auf Englisch hören, dann werden wir es im Deutschen lesen. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things, he asked? I tell you the truth, not one stone will be left on another. Everyone will be torn down. And as Jesus was sitting on the Mount of Olives, his disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming at the end of the age? Jesus answered, Watch out that no one deceives you, for many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in various places. All these things are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached to the whole world as a testimony to the nations, and then the end will come. Jetzt das Deutsche. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Ihr seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Okay, what kind of times do we live in? In was für Zeiten leben wir? I want to take a survey this morning. Ich möchte einmal eine Umfrage machen. How many of you believe that we live in very difficult, dangerous times? Raise your hand. Wie viele von euch glauben, dass wir in schwierigen und sehr gefährlichen Zeiten leben? Okay. How many of you believe that we live in the best of times? Raise your hand. Von euch sagen, dass wir in den besten aller Zeiten leben. That's okay. There's no wrong answer. Das ist keine falsche Antwort. Because we live in both. Denn die Wahrheit ist, dass wir in beiden leben. We live in some very dangerous times. Wir leben in sehr gefährlichen Zeiten. But they are the best of times for us as believers. Aber es sind die besten Zeiten für uns als Gläubige. What an opportunity we have to share the gospel with a world that is living in the worst of times. Was für eine Gelegenheit haben wir, dass wir unser Glauben weitergeben mit den Menschen in der Welt, die in den schwierigsten Zeiten aller Zeiten leben. Every day people give up hope in life. Jeden Tag gibt es Menschen, die einfach ihre Hoffnung hinwerfen. Because they believe that the times in which they live are terrible times. Denn sie glauben, dass die Zeiten, in denen sie leben, dass es schreckliche Zeiten sind. But those who know Jesus Christ know that there is a better day coming. Aber die, die in Jesus Christus glauben, sie wissen, dass es einen besseren Tag geben wird. Maybe I should say it another way, not a better day, but a better one coming. Nicht so vielleicht gesagt, ein besserer Tag, sondern besser wäre es jetzt so auszudrücken, es wird ein besserer Mann kommen. Es ist because regardless of the times in which we live, denn ungeachtet der Zeiten, in denen wir leben, Jesus is coming. Jesus kommt wieder. And we need to be prepared for that. Und wir müssen darauf vorbereitet sein. Charles Dickens wrote a book called The Tale of Two Cities. Charles Dickens hat ein Buch geschrieben, und zwar das Märchen. Tale das of Märchen der zwei Städte. And the very beginning sentence is this. Und sein Einleitungssatz ist dieser. It was the best of times. Es war in der besten Zeit. And it was the worst of times. Und es war auch die schrecklichste Zeit. That was over 150 years ago. Und das war vor 150 Jahren. The times depend upon us. Die Zeiten hängen auch von uns ab. It's our attitude. Es sind unsere Einstellungen. The way we look at life. So wie wir das Leben betrachten. Some people are able to have a very positive attitude even in the worst of times. Es gibt Menschen, die haben eine sehr positive Einstellung selbst in den schlimmsten Zeiten. I think the present time is the most exciting time. Ich glaube, dass die gegenwärtige Zeit wirklich die spannendste Zeit ist. Because God declares that He is the great I am. Gott, er erklärt ja von sich, dass er der große Ich bin, der Ich bin ist. When God says I am, He says I am present. Wenn Gott sagt Ich bin, dann sagt er Ich bin gegenwärtig. He did not say I used to be. Er sagt nicht Ja, ich war einmal. He does not say I will be in the future. Er sagt auch nicht Ich werde da einmal sein. He says I am. Er sagt Ich bin. So all through history, God is I am. Die ganze Geschichte hindurch ist Gott, ich bin. When he revealed his nature, his name to Moses, what did he say? Als er seine Natur, sein Wesen, seinen Namen Moses offenbarte, was sagte er ihm? I am. Er sagte, ich bin. When Jesus came to reveal the very nature and character of God, Jesus said things like, I am the way, the truth and the life. Als Jesus hier auf der Erde war und kam, um die Natur und das Wesen Gottes zu offenbaren, sagte er immer wieder, ich bin, ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So God transcends time. Gott steht über die Zeit, über der Zeit. Now Jesus says something to us in this passage of scripture we need to hear today. Jesus sagt uns etwas in dieser Schriftstelle, das wir wirklich hören müssen heute. The first thing he says, do not be deceived. Das erste, was er sagt, ist, lasst euch nicht verführen. And the word there literally means, do not be led astray. Und das Wort dort im Griechischen bedeutet buchstäblich, lasst euch dann nicht in die Irre führen. There are many voices today calling out to us in our world. Und da gibt es Mengen an Stimmen in der Welt, die nach uns rufen. And Satan uses all kinds of deception. Und Satan verwendet alle Formen von Täuschungen. Axel, can you hold the microphone for me? I need two hands. Okay. Ich will eben das Mikrofon halten. Yeah, okay. What color are these pieces of paper? Könnt ihr hier diese weißen Papiere sehen? Was für Farben haben sie? Thank you, Axel. Okay, das war schon die Hilfe. do you see any difference in these? Könnt ihr etwas sehen hier? Papers. Those of you who are closer can see that one is not so white as the other. This is genau hinschaut, very white sehen, piece, and this is not so white. Das eine ist nicht so weiß wie das andere. Ah, the light men are turning. Ah, jetzt haben wir Licht. Now, this is how Satan works. So arbeitet Satan. If this is the truth, wenn das die Wahrheit ist, Satan comes along with a counter truth. Dann kommt Satan mit einer gefälschten Wahrheit. It's not quite the same as the truth, but it has some truth in it. Es ist nicht ganz die Wahrheit, aber ein bisschen Wahrheit ist drin. But what if he comes like this? Was wäre, wenn er so käme? We have no problem understanding the difference between darkness and light. Er kommt mit Schwarz. Wir haben kein Problem damit, weil es kein Problem, die Finsternis von dem Licht zu unterscheiden. But what does the scripture describe Satan? He comes as a messenger, an angel of light. Wie wird Satan beschrieben in der Schrift? Er kommt als ein Botschafter des Lichts. Why does he do that? Wie macht er das? To deceive us. Warum macht er das? Er macht es, um uns zu täuschen. Now the Bible also describes him as a roaring lion. Die Bibel beschreibt ihn aber auch als einen brüllenden Löwen. Now I don't have any problems with identifying roaring lions. Also normalerweise habe ich doch kein Problem, einen brüllenden Löwen zu identifizieren. If a roaring lion came in here now, we would all leave. Also wenn ein brüllender Löwe hier hereinkäme, wir würden alle wegrennen. But if an angel of light came in, wenn aber ein Engel des Lichts hier hineinträte, we might welcome that angel as a messenger of God. Es mag sein, dass wir diesen Engel als einen Botschafter Gottes hier annehmen. So we have to be very careful. Jesus said in the future, do not be led astray, do not be deceived. Also wir müssen da sehr sorgfältig und vorsichtig sein, denn Jesus sagt in der Zukunft, ihr könnt verführt werden. So how do you know the difference between an angel of light and the true light? Also wie kann ich den Unterschied erkennen an einem Engel des Lichtes und dem wahrhaftigen Licht? Now this is one thing that I think is very, very important. I've been a pastor for many years and I see the trend of our times changing. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich bin sein Pastor seit vielen Jahren und ich kann etwas erkennen. Das ist einfach ein Trend in der Welt, dass sich die Zeiten einfach verändern. If believers in Jesus Christ do not know the truth, wenn Gläubige an Jesus Christus die Wahrheit nicht mehr wissen, they will be deceived by a half-truth. Dann werden sie getäuscht werden durch eine Halbwahrheit. How do you know a counterfeit 100 euro bill from the real 100 euro bill? Wie kann man jetzt zwei Banknoten unterscheiden? Bei einer 100 euro Note, die eine ist eine echte, die andere ist eine gefälschte. I know they have these scanners now and that's a lot of help to those who are looking for counterfeit money. Also, ich weiß, da gibt es diese Scanner und das ist eine große Hilfe für die, die nach Falschgeld suchen. But before the scanners came along, aber bevor es da diese Falschgeldscanner gab, those who worked in the banks who were looking at the money, und da gab es diese Leute, die sich das Geld ganz genau angeschaut haben in den Banken. They did not study the counterfeit. Sie haben da nicht die Fälschung sich angeschaut. They studied the real thing until they knew it perfectly. Sie haben sich die echte Banknote angeschaut, bis sie einfach perfekt verinnerlicht hatten. And because they knew the money perfectly, und weil sie ja die Gestalt dieses Geldes genau verinnerlicht hatten, they could identify a counterfeit easily. Konnten sie die Fälschung sehr leicht erkennen. We're living in dangerous times, but we have God's economy here. Wir leben in gefährlichen Zeiten, aber wir haben hier Gottes Ökonomie, Gottes Haushaltung. And if we know this book well, we will not be deceived. Und wenn wir dieses Buch, die Bibel gut kennen, dann werden wir nicht so schnell getäuscht werden, verführt werden. One thing I appreciate about Pastor Rob. Etwas, was ich sehr an Pastor Rob schätze. He preaches the Bible to you. Er predigt euch die Bibel. But 1 hour a week is not enough. Aber eine Stunde in der Woche ist nicht genug. You can depend upon pastors for help. Ihr könnt euch auf Pastoren verlassen, dass sie euch helfen. An encouragement. Und für euch eine Ermutigung sind. But you must study the Word of God yourself. Aber ihr müsst auch selber das Wort Gottes studieren. There is no better combination than the Word of God and the Holy Spirit to teach you. Es gibt keine bessere Kombination als das Wort Gottes und den Heiligen Geist, um dir ein Lehrer zu sein. Jesus said that would be the work of the Holy Spirit when he comes. Und Jesus hat angekündigt, das wird das Werk des Heiligen Geistes sein, wenn er kommt. He will lead you into all truth. Er wird dich hineinführen in alle Wahrheit. He will take the things that belong to me and show them to you. Er wird die Dinge nehmen, die von mir sind, und er wird sie dir zeigen, sagt Jesus. So every day I open this book. Und so öffne ich jeden Tag dieses Buch. And before I read, I ask God's Holy Spirit to teach me and show me the truth. Und bevor ich anfange zu lesen, bitte ich Gottes Heiligen Geist, dass er mir die Wahrheit lehrt und dass er sie mir zeigt. And when you know the truth, und wenn du dann die Wahrheit kennst, the truth will set you free. Wird dich die Wahrheit freisetzen. Not only Jesus as the truth, but his word as the truth. Und nicht allein Jesus als Wahrheit, sondern sein Wort als Wahrheit. Now I'm afraid that too many people today, both, well, I won't say in what section of the world, I'll just say around the world, because I come, most of my experience comes from America, and I will tell you that America has some serious problems. Also möchte ich sagen, dass es da Gegenden in der Welt gibt, wo wirklich große Probleme bestehen. Und ich kann es auch von Amerika so sagen. Because many Christians in America are more interested in a feel-good experience. Weil mehr Christen in Amerika eher daran interessiert sind, ein gutes Gefühl zu haben, sich gut zu fühlen. Than they are knowing the truth. Sind mehr daran interessiert, dass sie sich einfach gut fühlen, als dass sie die Wahrheit wissen. I have a feeling that this is true all around the world. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das in der ganzen Welt so ist. We want to experience God, but we want to experience God in our own way. Wir wollen Gott erleben, aber wir wollen dazu die Bedingungen stellen, wie das sein soll. We sang a moment ago one of the songs, one of the little verses said something like this. To Jesus, we were singing to him, we said, I will go wherever you go. In eben in einem der Lieder, die wir gesungen haben, da gab es eine Zeile drin und da wird gesagt, Jesus, ich werde hingehen, wo auch immer du hingehst. Do you remember singing that a moment ago? Könnt ihr daran erinnern, dass ihr es gerade gesungen habt? Did you just sing that or did you mean that? Also habt ihr das jetzt nur so gesungen oder habt ihr das auch gemeint? Now I think the reverse of that is more true. Und ich denke, dass der Umkehrschluss noch mehr wahr ist. Jesus said, I will go with you wherever you go. Und Jesus hat ja auch gesagt, ich werde mit dir dorthin gehen, wo auch immer du hingehst. Even to the end of the world. Ich werde bei dir sein, selbst bis zum Ende der Erde. We must be sensitive to God's Spirit. Wir müssen ganz einfühlsam sein gegenüber Gottes Geist. A secular magazine by the name of The Economist. Ein weltliches Magazin mit dem Namen Economist, also ein Wirtschaftsmagazin, did an article on the churches in America. Hat einen Artikel verfasst über die Gemeinden in Amerika. And I think the statement they make would also apply to Europe. Und ich glaube, dass diese Feststellung, die sie machten, sich auch auf Europa anwenden lässt. But after examining many of the mega churches and the most popular pastors in America. Aber nachdem sie da die großen Gemeinden und die populärsten Pastoren in Amerika untersucht haben, this is what they said. Kamen sie zu folgender Aussage. The result is that instead of making America more Christian, das Ergebnis ist, anstatt dass sie Amerika christlicher machten, the megachurches have simply succeeded in making Christianity more American. Haben diese großen Gemeinden eigentlich eher nur einen Erfolg darin gehabt, dass sie die Christen amerikanischer gemacht haben. Someone said to me just a few weeks ago. Jemand hat mir einmal gesagt vor ein paar Wochen, that they had read the following. Dass sie Folgendes gelesen hatten. When Christianity began, als das Christentum begann, it began with a relationship with Jesus Christ. Begann es mit einer Beziehung mit Jesus Christus. That was in the area of Jerusalem, the Holy Land as we know it. Und das geschah ja in dem Gebiet von Jerusalem, dem Heiligen Land, wie wir es als solches kennen. When Christianity went to Athens, als aber das Christentum nach Athen reichte, it became a philosophy. Wurde es zu einer Philosophie. When Christianity went to Rome, als das Christentum dann Rom erreichte, or to Europe, oder nach Europa kam, it became the culture. Wurde es zu einer Kultur. And when Christianity went to America, als dann aber das Christentum nach Amerika gelangte, it became a business. Wurde es zum Geschäft. Well, there is some truth to that. Und wisst ihr, da ist auch etwas dran wahr. We have learned how to market religion. Wir haben das gelernt, wie man die Religion vermarktet. But I want to tell you that the times in which we live. Und ich möchte euch aber sagen, dass die Zeiten, in denen wir leben, call upon God's people to know this book. Es ist einfach ein Ruf Gottes an sein Volk, dass wir sein Buch kennen. Jesus said, do not be deceived, do not be led astray. Jesus sagt, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht von dem Weg abbringen. There's a little verse in the Old Testament that refers to some men, the men of Issachar. Issachar was a tribe of Israel. Da gibt es einen Vers im Alten Testament und er bezieht sich auf die die Leute oder die Mitglieder des Stammes von Issachar, ein Stamm Israels. When David became king, the tribes lined up to follow him. Als David König wurde, wurden die Stämme aufgestellt, um ihm eben ihre Nachfolge zu bekunden. And we have these words found in 1 Chronicles 12:42. Und wir finden diese Worte im 1. Chroniker 12, Vers 32. That's okay, Axel. You can. Okay. It says there were the men of Issachar. Da heißt es, da waren die Männer von Issachar, who understood the times, die Zeiten verstanden, and knew what Israel should do. Und auch wussten, was Israel tun sollte. There were 200 leaders. Es gab da 200 Leiter oder Stammesfürsten. With all of their relatives under their command. Und das waren diese Stammesfürsten mit all ihren Verwandten, die unter ihrem Befehl standen. I spoke a few weeks ago to the men. Vor ein paar Wochen habe ich zu den Männern gesprochen. I want to say again to you men. Und zu euch Männern möchte ich nochmal sprechen. We need to be men of Issachar. Wir müssen Männer Issachar sein. Men who know what to do in the times in which we live. Männer, die wissen, was wir tun müssen und auch in welchen Zeiten wir leben. And have all of our family, our relatives under our command. Und unsere Verwandten, unsere ganze Familie muss einfach uns unterstehen. Men, you are the leader in the family. You are the leader in the home. Männer, ihr seid die Leiter eurer Familie. Ihr seid die Leiter eurer eures Hauses. You're the leader in the church. Ihr seid die Leiter in der Gemeinde. So know what we should do, and we know what we should do through the Word of God. Also bitte wisst, was wir tun müssen, und wir können es ja auch wissen durch das Wort Gottes. And then Jesus said something else. Dann sagte Jesus noch etwas. He said, "Be ready for the trouble that's coming." Bereitet euch vor auf die Schwierigkeiten, die da kommen werden. He said there's going to be earthquakes and wars and rumors of wars and all kinds of problems. Er sagt, es wird Erdbeben geben und es wird Kriegsgerüchte geben und alle Arten von Problemen. How are we going to prepare for the future? Wie können wir uns also auf die Zukunft vorbereiten? Well, I've already mentioned the importance of knowing the Word of God. Ich habe bereits diese Wichtigkeit, die Bibel zu kennen, erwähnt. But you can know the Word of God without knowing the God of the Word. Aber man kann das Wort Gottes kennen, ohne den Gott dieses Wortes zu kennen. We must know God personally. Wir müssen Gott persönlich kennen. I was reading about a Chinese believer, one of the leaders in the underground church in China. Ich habe gelesen über einen Leiter der Untergrundgemeinde in China. And some of these American pastors who wanted to market the church in China. Da gab es dann einen amerikanischen Pastor, der da die Gemeinde oder die Kirche in China auch vermarkten wollte. They wanted to go to China and they wanted to speak to the Chinese Christians. Und wollte nach China gehen, um mit den chinesischen Christen zu sprechen. So the American pastors sent two requirements ahead of them. Und so sandten die amerikanischen Pastoren dann zwei Forderungen ihnen voraus. One, you must translate our books into Chinese. Das erste war, dass sie forderten, bitte übersetze auch unsere Bücher ins Chinesische. I guess they intended to sell their books. Also ich denke, dass sie beabsichtigen, ihre Bücher zu verkaufen. And number two, you must, when you have a meeting set for us to speak, it must be a group of at least 2,000. Und die zweite Forderung war die, bitteschön, wenn wir jetzt hier irgendwo ein Treffen veranstalten, dann muss doch mindestens 2,000 Leute müssen da zusammenkommen. And the Chinese sent a message back to the American pastors. Und die Chinesen wiederum sandten dann ihre Botschaft an die Pastoren zurück nach Amerika. We don't want you to come and minister to us. Dankeschön, wir wollen nicht, dass ihr uns euren Dienst erweist. We want to minister to you. Ich glaube, wir wollen euch dienen. And one of the Chinese pastors had been in prison for 20 years. Einer der chinesischen Pastoren war für 20 Jahre im Gefängnis. He didn't have anything at all in his jail cell. Und er hatte überhaupt nichts in seiner Gefängniszelle. Yeah. No Bible. Keine Bibel. No tape player. Also kein No MP3 player. Kein MP3 player. Nothing. Da war nichts. But at the end of 20 years he says, I know God better. Aber am Ende dieser 20 Jahren sagte er, ich kenne Gott besser. Than when I came in this prison. Ich kenne ihn jetzt besser als zu dem Zeitpunkt, wo ich in das Gefängnis ging. You can know the Word of God and not know the God of the Word. Ihr könnt das Wort Gottes kennen, aber nicht den Gott dieses Wortes. We better make sure we know God personally. Also bitte, lasst uns wirklich sicherstellen, dass wir Gott ganz, ganz persönlich kennen. And when you know Him personally, you can understand His Word. Und wenn wir ihn dann ganz persönlich kennen, dann können wir auch sein Wort verstehen. We must have some realistic expectations about the future. Wir müssen da ganz realistische Erwartungen in Bezug auf die Zukunft haben. The prosperity gospel will not fit what Jesus described to us. Das Wohlstandsevangelium passt nicht zu dem, was Jesus hier beschreibt. Jesus didn't say everything's going to keep getting better and better. Jesus hat nicht gesagt, alle Dinge werden besser und besser werden. He said things are going to continue as they are. Jesus sagte, Dinge werden so weitergehen, wie sie sind. War, Kriege, problems, Schwierigkeiten, natural disasters, Naturkatastrophen. They will continue on. Das wird weiter so passieren. So what do we do in the middle of all of that? Was machen wir dann all diesen Dingen? I believe the secret, and I think you're working on making this a very much a part of your church. Und ich glaube, das Geheimnis ist folgendes, und ich denke, dass wir auch dabei sind, das wirklich zu einem wichtigen Punkt in unserer Gemeinde zu machen. The secret is not the mega church. Das Geheimnis ist nicht die Megagemeinde. It's the small groups. Es sind die Kleingruppen. It's where individuals can get together and share their faith with one another. Es ist da, wo Einzelne zusammenkommen können und ihren Glauben miteinander teilen können. And pray together. Miteinander beten können. And encourage one another. Einander ermutigen können. You know, it's one thing for me to stand here in the front of 200 of you and encourage you. Das ist eine Sache, wenn ich jetzt hier stehe, vielleicht vor 200 Leuten hier und euch ermutige. But you don't know me and I don't know you very well. Aber ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht sehr gut. And you're not doing any talking. I'm doing all the talking. Und ihr redet eigentlich gar nicht. Die ganze Zeit kann reden. It's just easy to say, be encouraged. Das ist leicht zu sagen, seid ermutigt. But it's a lot different when we're in a small group of 5 or 6 people. Das ist dann aber ganz anders, wenn wir in einer kleinen Gruppe and sind. Begin to das sind 5 oder 6 Leute nur. You begin to share your heart and tell me your troubles. Und plötzlich fängst du an, dein Herz einfach auszuschütten und mir deine Probleme zu erzählen. And I can say to you, I know I have been there in those same places. Und dann kann ich dir sagen, ja, irgendwie weiß ich das, ich war auch schon an diesem Punkt. And I can encourage you. Und dann kann ich dich ermutigen. I want to encourage you today as a group. Und ich möchte euch als Gruppe hier ermutigen. To get in a small group. Geht hinein in die Kleingruppen. How many small group leaders are here today? Would you stand up for just a moment? Wie viele Kleingruppenleiter gibt es? Könnt ihr bitte aufstehen? I know there's some others to be here tonight. All right, you see these. Es werden noch weitere heute Abend da sein. Okay, thank you. Be seated. Danke, könnt euch setzen. If you're not in a small group, you should get in a small group. Wenn ihr nicht in einer Kleingruppe seid, ihr solltet in eine Kleingruppe gehen. These small groups meet in homes, and it's a time for fellowship and prayer together and encouragement. Diese Kleingruppen treffen sich zu Hause, und es ist eine Zeit, wo einfach Gemeinschaft da ist, wo Gebet da ist und gegenseitige Ermutigung. Another thing Jesus says, I must quickly bring this to a close, but Jesus says, don't lose your love for me. Und ein weiterer Punkt ist, ich würde es leicht abschließen, aber das ist doch wichtig. Verliert eure Liebe für mich nicht. Did you hear what he said in Matthew 24? Wisst ihr, was er da gesagt hat, Matthäus 24? He said, because of these things, the love of many will grow cold. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wegen dieser Dinge, wird die Liebe vieler erkalten. Don't lose your love relationship with Jesus Christ. Verliert eure Liebesbeziehung mit Jesus Christus nicht. Why do people fall out of love? Also viele Leute, sie fallen aus der Liebe heraus. I've been a not only a pastor, but Barbie and I, my wife and I, have done lots of marriage counseling. Also, wir haben sehr viel Ehe-Seelsorge betrieben. And I've had people come to me and say, I don't love him or I don't love her anymore. Und ich habe erlebt, wie dann immer wieder die Leute zu mir kamen und gesagt haben, ja, ich liebe sie nicht mehr, oder sie sagt, ich liebe ihn nicht mehr. I said, what happened? When you started out, you loved each other. Na klar, Moment, was ist da passiert? Als ihr angefangen habt, ihr habt euch doch geliebt. And usually they say, I really don't know. Und dann antworten sie, it just happened. Das ist einfach irgendwie so passiert. But you know, I think I know why. Und ich glaube, ich weiß warum. We get too busy with work and career. Wir sind dazu beschäftigt mit der Arbeit und daran, unsere Karriere zu arbeiten. The wife goes one direction, the husband another. Die Frau geht in eine Richtung, der Mann geht in die andere Richtung. You can get too busy with church activities and it will influence your relationship with Jesus Christ. Es kann sein, dass du zu sehr beschäftigt bist mit Aktivitäten hier in der Gemeinde und auch das deine Beziehung mit Christus beeinträchtigt. I know, I have been there. Ich weiß das, weil ich das auch selbst erlebt habe. Ich bin da schon dort gewesen. A pastor friend just a few weeks ago resigned a mega church. Ein guter Freund von mir, ein Pastor, hat einfach aufgegeben in seinem Pastorenamt und er hatte eine riesige Gemeinde. This was a church of 4,000 every Sunday morning. Eine Gemeinde von 4,000 Leuten jeden Sonntagmorgen. And he went to a very well, a much smaller church. Und er ging dann in eine sehr viel kleinere Gemeinde. And this is what he had to say about that. Und das sagte er dazu. I'm tired of being a CEO on Sunday. Ich hab's einfach satt, irgendwie nur hier der Geschäftsführer für den Sonntag zu sein. You can get so busy with religious things that you don't have time for Jesus. Man kann so beschäftigt und eingenommen sein mit religiösen Dingen, dass man gar keine Zeit mehr hat für Jesus selbst. We must be careful to keep our love relationship with Jesus alive. Wir müssen einfach ganz sorgfältig sein, dass unsere Liebesbeziehung zu Jesus am Leben bleibt. And then the last thing I just want to say to you is that Jesus said we must be confident of the Lord's direction. Und der letzte Punkt, den ich euch sagen möchte, Jesus sagt, wir müssen einfach eine Zuversicht haben in die Leitung, die uns Jesus gibt. Who's in control of history? Wer hat die Geschichte unter Kontrolle? God is. Gott führt sie. It's his story. Es ist seine Geschichte, his story. And he's in control of the future. Und er hat die Zukunft unter Kontrolle. And so Jesus said, the gospel will be preached to all nations and then the end will come. God's in control of the end of time. Jesus sagt, das Evangelium wird allen Nationen verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. And he's in control of your life if you're a believer in him. Und so hat er die Kontrolle und auch die Kontrolle über dein Leben, wenn du an ihn glaubst. And he is not committed to making your life wonderful. Und er hat dem nicht dahin gegeben, dass dein Leben irgendwie wunderbar hier macht. But he is committed to making your life useful. Aber er hat sich hingegeben dazu, dass dein Leben einfach nützlich sein würde. Tell those Chinese believers who are in prison. Sprich einmal zu diesen chinesischen Gläubigen, die da im Gefängnis sind. That God wants them to be wealthy and healthy and be free. Dass Gott möchte, dass sie gesund sind, reich und frei. And they will tell you. Und sie werden euch sagen. No, God wants to walk with us where we are. Nein. Das stimmt nicht. Gott möchte, dass wir mit ihm wandeln können, dort, wo wir gerade stehen. No matter what happens in the future. Egal, was die Zukunft bringen mag. God is in control of the future. Gott hat die Zukunft unter Kontrolle. And he's in control of our lives. Und er hat unser Leben unter Kontrolle. If we are faithful to walk with him. Wenn wir treu sind, mit ihm zu wandeln. Jesus said, the one who endures, who stands firm to the end, will be saved. Jesus sagt, der ausharrt und fest bleibt bis zum Ende, er wird der Rettung erfahren. That means that we are to put our faith in him every day, regardless of what happens around us. Das heißt, dass wir unseren Glauben in ihn einfach setzen müssen, egal was da um uns herum passiert jeden Tag. I've had numerous tragedies in my own personal life. Ich habe also zahlreiche Tragödien auch in meinem eigenen persönlichen Leben erleben müssen. And I don't have time to tell you what they are. Und ich habe nicht die Zeit, euch jetzt da irgendwie mitzuteilen, worum es da geht. But I will tell you this. Ich möchte euch aber eines doch sagen. God has always been with me through every trial. Gott war immer bei mir, und zwar in jeder Prüfung. In fact, he seems to be much closer in the hardest of times. Und es scheint sogar so zu sein, dass er in den schwierigsten Zeiten einfach uns viel näher ist. Maybe it's because in the hard times we turn more to him. Vielleicht ist es deswegen, weil wir in den schwierigen Zeiten uns mehr zu ihm wenden werden. I know right now that the church is facing some difficult days. Ich weiß es einfach, dass die Gemeinde vor schwierigen Zeiten steht. But I want you to know God's in control of the future. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass Gott die Zukunft unter Kontrolle hat. If we are obedient, wenn wir gehorsam sind, and we will do what he tells us to do. Und wir das tun, was er uns sagt. He will use us as a church and as individuals. Dann wird er uns verwenden als Gemeinde, aber auch als einzelne Personen. To bring glory to himself right here. Ihm einfach Herrlichkeit zu erweisen, und zwar genau hier. I want to ask you to join me in prayer. Let's just bow in our heads. Ich möchte, dass ihr einfach mit mir gemeinsam betet. Beugt einfach eure Köpfe. And before I pray, I want to ask you to do something. Und bevor ich jetzt bete, möchte ich euch bitten, dass ihr etwas macht. I believe God has spoken to many of you, perhaps most all of you today. Ich glaube, dass Gott zu euch gesprochen hat, zu den meisten, vielleicht zu euch allen. He's made it personal to you. Und er hat das für euch persönlich gemacht, dass ihr es anwenden konntet. Maybe you're facing some hard times right now. vielleicht seid ihr mit schwierigen Zeiten, mit schwierigen Situationen gerade konfrontiert. And he's saying to you, I'm in control, just trust me. Und er spricht zu dir, ganz persönlich. Ich habe die Dinge unter Kontrolle. Vertraue mir. Maybe he's saying to some of you who've never put your faith in him. Vielleicht sagt er zu einigen von euch, die vielleicht noch nie ihren Glauben in ihn hineingesetzt haben. Trust me, believe in me. Vertrau mir. Glaub mir einfach. Maybe some of you are anxious or worried about the future. Vielleicht haben einige von euch einfach eine gewisse Ängstlichkeit oder Sorgen über die Zukunft. Could be your future personally or it could be the church. Es könnte vielleicht eure persönliche Zukunft anbelangen oder vielleicht die Gemeinde. And the Lord is here today to place his hand on your shoulder. Und er ist hier und er legt einfach seine Hand auf deine Schulter. And to say, trust me. Um dir einfach zu sagen, vertraue mir. So I want us to take just a moment, you personally. Und ich möchte, dass wir einfach ein bisschen uns Zeit nehmen, du einfach ganz persönlich. To pray, you just pray quietly. Betet einfach ganz in eurer Stille. But also listen to the voice of the Master as he speaks to you. Aber hört auch auf die Stimme des Meisters, des Herrn, wenn er zu euch spricht. Father, we come to you today in the name of your Son, Jesus Christ. Vater, wir kommen zu dir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. We hear loudly in our ears and in our hearts the words of Jesus. Wir hören ganz laut in unseren Ohren, in unseren Herzen die Worte Jesu Christi. That in difficult days we are to be faithful to him. Und dass wir auch in schwierigen Tagen einfach ihm treu sein müssen. We're not to be deceived by the enemy. Wir dürfen nicht getäuscht werden durch den Feind. Or we're not even to deceive ourselves. Und wir dürfen auch uns selbst nicht täuschen. But we are to rely upon your word as the truth. Und wir müssen vielmehr auf dein Wort vertrauen als die Wahrheit. And to have a living relationship with Jesus Christ. Und eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben. Who is the truth. Der die Wahrheit ist. And then we can face anything in the future. Und dann können wir allem in der Zukunft gegenübertreten. Knowing that he is with us always, even to the very end. Da wir ja wissen, dass er immer bei uns ist, bis an die Enden der Welt. Father, it is my prayer today for these fellow believers and for those who do not know Christ. Vater, es ist mein Gebet heute für diese Mitgläubigen und die Gläubigen an Jesus Christus. That Jesus be Lord in their life. Dass Jesus Herr ist in ihrem Leben. Amen. Amen.